Laut Meldungen aus Südkorea wurde am 29. April auf dem Platz Gwanghwamun in Seoul die 23. gesamtnationale Aktion durchgeführt, die von der außerordentlichen Volksaktion für den Rücktritt der Bakune-Regierung veranstaltet wurde. Daran beteiligten sich über 50.000 Personen, darunter die Mitglieder der Bürger- und Gesellschaft, der Religions- und der Jugend- und Studentenorganisationen sowie die Bürger. Vor der gesamtnationalen Aktion hielten die Massen verschiedener Kreise und Schichten auf dem Platz und in dessen Umgebung die Vorkundgebungen ab und forderten dabei die südkoreanische Regierung zur Klärung der Wahrheit über die Katastrophe vom Schiff Seoul, Bestrafung der Verantwortlichen dafür und Lohnerhöhung auf. Im Anschluss daran gab es eine Kerzenkundgebung. Ab der Kundgebung veröffentlichte die außerordentliche Volksaktion für den Rücktritt der Bakune-Regierung einen Antrag für die Reformierung, Verstärkung und Gewährleistung von 100 Punkten in 10 Bereichen, darunter das Großunternehmersystem, die Herrschaftsapparate für öffentliche Sicherheit wie National- und Nachrichtendienst und Staatsanwaltschaft, das politische und das Wahlsystem, die Arbeitsplätze, das Grundrecht auf Arbeit, die soziale Wohlfahrt, die Süd-Nord-Beziehungen, die öffentliche Bildung und die Medienfreiheit. Nach der Kundgebung marschierten die Teilnehmer zum Amtsgebäude des Ministerpräsidenten und zur USA-Botschaft. Vor dem Amtsgebäude des Ministerpräsidenten verlangten die Demonstranten von der Regierung nachdrücklich die Zurücknahme des Beschlusses zur Stationierung des US-amerikanischen Raketenabwehrsystems SAAT.